Meine Antithese zu der Armut, die Hartz IV verursachte, ist nie Reichtum gewesen, sondern Freiheit. Die Freiheit von der Kontrolle des Jobcenters. Die Freiheit zu wählen, wo ich lebe und was ich tue. Und ich kenne viele Raumwechsler, auf die genau das zutrifft, denen es nie darum ging, besonders viel Geld zu verdienen, weil sie von ihren Eltern das Wirtschaften, den Gelderwerb und die Lust daran überhaupt nicht erlernen konnten, wohl aber die Machtlosigkeit spürten, in die sie hineingeboren wurden, die nicht mehr verwaltet werden wollten. Ich war 14 Jahre alt, als ich beschloss, Journalistin zu werden. Nicht, weil ich vorhatte, viel Geld zu verdienen. Wofür man Geld braucht, das konnte ich mir sowieso nicht vorstellen. Sondern weil ich mir die Freiheit vorgestellt habe, die Journalismus bedeuten würde. Aufschreiben, was ich will. Eine Stimme haben. Orte sehen, die nicht mein Quartier auf der falschen Seite des Parks sind. Journalismus ist ein Job mit sehr geringen Einstiegshürden, weil man dazu nichts braucht als einen Block und einen Stift und ein bisschen Talent. Außerdem sind in Redaktionen die Hierarchien relativ flach. Das macht die Tanzschritte leichter zu erlernen. In der ersten Lokalredaktion, in der ich gearbeitet habe, haben wir uns oft gegenseitig beleidigt. Es gab kannenweise schwarzen Kaffee und ein Dienstfahrrad, kein Auto. »Was hast du denn schon wieder für einen Sack an?«, hat mich ein Kollege manchmal gefragt, wenn ich ein neues Kleid trug. Und ich konnte dann zurückfragen, warum er schon wieder so einen Sack Gesicht trug. Niemand war hochnäsig. Niemand trug Anzüge oder Krawatten. Da waren nur ein paar Leute in einem Büro, die am Ende des Tages gemeinsam eine Zeitung vollgeschrieben hatten. Und niemand von ihnen hat mich je gefragt, was eigentlich meine Eltern machen.